Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch da, wie ihr seht. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche und wir beginnen mit einer freien Themennacht, wie wir das immer machen. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Themen und eure Anrufe heute Nacht. So, und es geht los mit der Anne. Und Anne ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen. Hallo Anne, was ist dein Thema? Mein Thema ist, also ich bin ein bisschen aufgeregt vorab und außerdem ist gerade das Bild von euch weggeflutscht. Oh. Ja. Ich hoffe, es kommt gleich wieder. Ja, also mein Thema ist meine Mutter und was ihr passiert ist und wie es mir damit geht, dass ich damit nicht zurechtkomme. Ich hatte vor anderthalb Jahren etwa schon mal bei euch angerufen, also knapp anderthalb Jahre. Mhm. Da ist meine Mutter nämlich ins Koma gefallen. Ja. Und vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu, wie das damals passiert ist. Durch was? Also sie hatte zwei Operationen an der Wirbelsäule. Also das hatte miteinander nichts zu tun. Ja. Die zweite Operation war quasi eine Nachoperation. Das war alles sehr dramatisch, weil meine Mutter war damals schon 79. Man kann sich vorstellen, hat man ja auch immer Angst wegen Narkose und so. Absolut, ja. Ja. Dann hatte sie das aber ganz gut überwunden. Wir waren alle happy. Ich habe damals in Konstanz gewohnt. Also ich bin im Moment bei meinem Vater übrigens seit anderthalb Jahren, jetzt so im Hessischen. Mhm. Wegen dieser Sache. Und ich bin eben damals dann wieder nach Konstanz, nach der ersten OP. Dann kam eine Nachuntersuchung, dann musste nochmal operiert werden. Da bin ich unten geblieben und dann habe ich eine Hiobsbotschaft nach der anderen gehört. Dann hatte sie Lähmungen in den Beinen nach der zweiten OP. Mhm. Und ist sie denn aus der OP wieder aufgewacht? Ja, das ging alles gut. Ja. Und dann bin ich ja hochgereist, das war Karfreitag 2009, gegen Ostern. Und dann war sie völlig, sie war ja gelähmt, sie konnte nicht mehr laufen und sie war in einem ganz, ganz katastrophalen Zustand, auch unter Morphium, hatte dann auch so neurologische Ausfälle, wir mussten Notarzt rufen. Und es fällt mir auch nicht so leicht, darüber so zu berichten. Ich versuche das, wir mussten sie dann quasi in die Neurologie bringen am Karfreitag. Ja. Ich bin danach krank geworden. Ich habe das irgendwie, ich reagiere oft mit so Infekten auf Stress. Ich habe Fieber bekommen, habe sie also gar nicht mehr besuchen können. Und am Ostersonntag ist sie beim Essen in der Klinik erstickt. Also einen Erstickungsanfall hat sie bekommen. Ja, sie hat sich verschluckt. Ja. Ach so, sie hat sich beim Essen verschluckt und einen Erstickungsanfall gekriegt. Und daraus ist sie nie wieder aufgewacht. Sie haben eine Wiederbelebung gemacht. Mhm. Also ich habe im Nachhinein erfahren, über eine Dreiviertelstunde lang. Also es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, da viel Murks passiert. Mhm. Ich will das jetzt nicht, eine Dreiviertelstunde lang ist sehr kritisch, weil man weiß ja, dass nach 5 Minuten schon das dann so gut wie. Ja. Aber das war dann der Grund, weswegen deine Mutter ins Koma gefallen ist. Und aus diesem Koma ist sie bis heute nicht wieder erwacht. Nein. Wie also ist denn? Sie lag erst im künstlichen Koma und dann wird man daraus herausgeführt, aus dem künstlichen irgendwann. Und dann ist eben die Frage, erwachen die Leute oder nicht. Wie alt ist deine Mutter heute? 81? 80. Nee, jetzt ist sie 80. 80. Ich habe schon versprochen. Mhm. Ja. Wie ist denn ihr Zustand zurzeit? Also ich muss gestehen, ich bin ganz lange immer regelmäßig da gewesen und irgendwann hatte ich einen ziemlichen Zusammenbruch. Mhm. Und jetzt gehe ich nur unregelmäßig, weil ich einfach selber, ich habe eine ziemliche Depression bekommen. Du gehst unregelmäßig, weil du das nicht ertragen kannst, was du da siehst? Ja, weil ich selber, das, also ich, das, es geht jetzt nicht so um so Weichei-Probleme, ne? Also ja, ich verstehe das schon. Also du kannst das nicht ertragen, was du da siehst. Was siehst du denn da, wenn du zu deiner Mutter gehst? Ich sehe da meine Mutter war zwar 79, aber sehr agil noch, ne? Also, muss ich dazu sagen. Ich sehe eine komplett gelähmte Frau. Eine komplett gelähmte Frau? Komplett gelähmt, von oben bis unten. Kann sie alleine atmen? Ja, aber das ist auch das Einzige, das geht halt über diese, also da hat man da so einen Zugang zur Luftröhre. Ja, ah, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Trachee oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ja. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Sie wird künstlich ernährt, natürlich. Genau, das ist, ja. Genau. Hat sie die Augen geschlossen? Manchmal hat sie sie auf, aber sie kann also die Blicke nicht fixieren. Hast du den Eindruck, dass sie das spürt, wenn du da bist? Also, das glaube ich schon. Also ich habe schon manchmal erlebt, dass wenn Pflegepersonal kommt und dann so ruft, ja, hallo, manchmal kommen die ja da so rein und wie geht's uns denn heute und so Zeug, ja. Dann erschrickt meine Mutter manchmal. Hm. Wie weit ist das Gehirn denn geschädigt, kann man das sagen? Also uns haben die Neurologen gesagt vor anderthalb Jahren, dass, oder vor jetzt dann einem Jahr etwa, also nachdem sie monatelang auf der Intensiv lag, ja, dass das gesamte Großhirn kaputt ist. Das gesamte Großhirn ist kaputt. Nur noch das Großhirn, Kleine, nur noch das Stammhirn intakt. Und das Stammhirn ist eigentlich das, was quasi nur, also ich sage in Anführungszeichen nur, es ist natürlich lebenswichtig, aber es regelt halt die Atmung und den Herzschlag. Das bedeutet, dass das Urteil gesprochen ist, deine Mutter wird nie wieder gesund werden, nie wieder normal werden. Selbst wenn sie aufwachen würde, wäre sie eine schwerst behinderte Person. Ja. Und es ist nicht mehr die Mutter, die du gekannt hast früher. Nein. Es ist ein anderer Mensch mittlerweile. Total. Würdest du ihr den Tod wünschen? Oh, Domian. Also das kann man schwer so sagen. Also man ist da total zerrissen. Das ist also eine Lebenssituation. Ich habe schon viel in meinem Leben so durchgemacht, auch mit Depressionen und so weiter, also auch Grenzsituationen. Aber das jetzt ist eine Sache, die bringt mich an all meine physischen, also seelischen, moralischen Grenzen. Was soll man da wünschen? Ne? Man möchte nicht irgendwie sich aufspielen. Man weiß ja auch nicht, ich weiß überhaupt nicht, was meine Mutter empfindet. Mhm. Hat deine Mutter eine Patientenverfügung gemacht? Nein. Und das ist das Tragische. Ja. Weil ich habe nämlich ein paar Monate vorher, wir hatten ein nicht so einfaches Verhältnis. Also ich habe meine Mutter sehr geliebt, aber da gab es im Laufe unseres gemeinsamen Leben, sag ich mal, ein Suchtproblem. Nicht bei mir. Sondern? Bei ihr. Ja. Was für eine Sucht war das? Das ging um Alkohol. Ah ja. Ja, aber das war da kein Thema mehr. Das hatte sich nach ein paar Jahren erledigt, aber das war eben meine Kindheit. Das war für mich eben problematisch dann auch im Verhältnis. Habt ihr denn über so, ich meine, oft spricht man ja mit Eltern über solche Fälle oder mit Freunden auch über solche Fälle. Was wäre, wenn? Hast du mit ihr mal über sowas gesprochen? Ja, meine Mutter hat aber immer alles so abgewimmelt. Also wir hatten kein gutes, ich glaube, wir haben uns sehr geliebt, also das merke ich jetzt so. Das heißt, du weißt nicht ihre klare Meinung, was sie würde wollen, wenn sie entscheiden könnte. Also ich glaube, das zu wissen, ich glaube, sie würde es absolut nicht wollen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, bevor, das ist eben auch noch sowas, was ich in meinem Kopf habe und nie wieder wegkriege, als wir sie in diese am Karfreitag, was ich eben erzählte, in die Neurologie bringen mussten. Da hat sie zu mir gesagt, ich musste ihr da so ein paar Sachen zusammenpacken. Also ich habe noch zwei Geschwister, aber ich war die Einzige, die dann so mit ihr da war. Und dann sagt sie zu mir, ich gehe nicht nochmal in die Klinik, eher bringe ich mich um. Mhm. Naja. Meine Mutter hat schon durch die OPs, die war auch, diese OPs, da war sie schon völlig fertig. Aber dann müsstest du, so hart das auch ist für einen nahen Angehörigen oder für eine Tochter, müsstest du ja eigentlich die Gnade des Sterbens herbei wünschen. Ja. Eigentlich schon. Ja, natürlich. Also ich bin gläubig, Gott sei Dank kann ich sagen, weil wenn ich das nicht hätte, wäre ich noch mehr am Boden. Ich bete immer darum, dass das geschehen möge, was für sie das Beste ist. Es ist aber kein Thema, die künstliche Ernährung einzustellen. Ich setze mich da manchmal in die Nesseln. Also ich habe da schon mal das sowas versucht anzutippen innerhalb der Familie, aber das ist Ist natürlich unter den Umständen auch ausgeschlossen schwierig. Es ist auch rechtlich nicht möglich, wenn man das mal so kühl betrachtet. Es ist allein rechtlich nicht möglich. Ja, es gibt keine Patientenverfügung. Man weiß nicht so genau, was sie wollte. Ganz klar weiß man es nicht. Und wenn die Familie auch noch zerschritten ist, ist es wirklich nicht möglich. Was auch wieder ein Hinweis darauf ist, dass wir alle, ob ganz jung oder ganz alt, so eine Patientenverfügung formulieren sollten, dass man selbst in einer solchen Situation nicht mehr am Leben erhalten werden will. Ich habe so eine Patientenverfügung, ich möchte nicht so leben. Ich möchte dann sterben, wenn die Situation so ist. Wozu soll man dann noch leben? Wozu? Ja, also gut, ich meine, das Problem ist, man kann als Außenstehender, du weißt wirklich nicht, es gibt ja auch Leute, die aus solchen Zuständen erwachen. Absolut, ich sage das jetzt auf meine Person bezogen, damit das nicht missverstanden wird. Nee, ich sehe es aber für mich persönlich ähnlich, weil ich sehe das halt als eine komplette Abgabe von Kontrolle. Mhm. Jetzt hast du gerade am Anfang auch immer wieder so gesagt, dass du selbst so angeschlagen bist und auch, dass es dir selbst seelisch sehr schlecht geht zurzeit. Ja. Hat das hauptsächlich mit der Situation der Mutter zu tun? Also ich muss dazu sagen, ich war vorher schon sehr angeschlagen. Ich bin in einer sehr komplizierten Beziehung. Also da war ich mal zwischendurch so mehr oder weniger raus, aber bin wieder reingeraten. Das ist so eine Dreiecksgeschichte. Mhm. Ich sehe oft deine Sendung und das wird ja kommt ja nicht selten vor. Und dann sagen die Frauen immer, ja, aber ich liebe ihn noch. Und dann fragst du oft, warum eigentlich? Ja. Und dann sitze ich so vorm Fernseher und denke, ja, das stimmt, warum eigentlich? Mhm. Aber man hängt halt so mittendrin und man ist wirklich wie abhängig. Ist das bist du in einer solchen Lage im Moment? Ja. Und ich werde aber von dem Mann eigentlich in dieser ganzen Situation komplett allein gelassen. Das heißt, das kommt jetzt auch noch dazu. Da ist die Belastung mit der Mutter, zu der du gar nicht mehr hingehen kannst, weil du den Anblick nicht erträgst. Und dann selbst in diesen Schwierigkeiten zu leben. Ja, und ich bin im Moment bei meinem Vater. Also ich muss mir quasi, der verkauft jetzt das Haus hier. Mhm. Also ich habe das Gefühl, mir zieht den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Bist du auch noch berufstätig? Nee, ich war selbstständig tätig, aber mehr oder minder erfolgreich, weil ich eben auch in dieser Beziehung, das ist aber ein anderes Thema, also da habe ich, also das sehe ich jetzt rückblickend, das war sehr, sehr schlimm. Ich habe mich da völlig verhakt in der Beziehung. Wenn du so eingespannt im Moment bist und so viele Baustellen überall hast, sage ich mal so salopp, warum suchst du dir keine professionelle Hilfestellung? Ich habe schon professionelle, also klar, ich habe eine sehr nette Therapeutin, aber die kommt auch so an ihre Grenzen, weil es ist, wenn sich dann so viel häuft, jetzt kommt eben auch noch das mit dem Verkauf des Hauses, das heißt, ich muss jetzt also mir auch jetzt irgendwo schnell eine Wohnung suchen. Ja, wenn man schon so angeschlagen ist, sind solche Alltagsprobleme irre belastend. Wenn man gesund und fit ist, na gut, dann organisiert man sich eine neue Wohnung. Ja. Aber dann ist ja jede Kleinigkeit ist ja eine schwere Last letztendlich. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, sehr schwierig jetzt für mich ist auch dir irgendwie vielleicht ein bisschen zu helfen, wenn du schon in einer therapeutischen Hand bist und du sagst, ist das eine gute Person, mit der du da zu tun hast? Doch, die ist also menschlich und fachlich verstehe ich mich mit der wirklich sehr gut, aber es ist einfach natürlich für so eine Therapie einmal die Woche, wenn dann immer mehr dazu kommt, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber wenn jetzt Leute zuhören, die so in ähnlichen, auch ich sehe es für mich, abgesehen von der Trauer, die ich habe und die man auch nicht bearbeiten kann, das ist ja nochmal sowas, auch so eine persönliche komplette Umbruchssituation. Mhm. So ganz neu anfangen und ich habe halt gedacht, vielleicht hören auch ein paar Leute zu, die so ähnlich in so ähnlichen Situationen Anne, sind. Und, Anne, wenn wir dir damit helfen könnten, wäre ich sehr, sehr glücklich. Gerne, wenn jemand total sich jetzt angesprochen gefühlt hat und gerne mit dir Kontakt haben möchte. Mhm. Ich sage ja immer, wir sind hier keine Kontaktbörse, aber aber in so speziellen Fällen und in dramatischen Fällen, und dein Fall ist dramatisch, machen wir das sehr gerne. Dann, weil es ist schwierig. Ne? Dann würde ich sagen, meldet euch doch bitte bei uns und wir stellen den Kontakt zu Anne her. Dennoch möchte ich dir noch ein Gespräch mit Anja anbieten, meiner Psychologin. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Du weißt ja, ich habe ja so einen Zeitrahmen hier in der Sendung. Ja. Mensch, Anja, dann wünsche ich dir einfach erstmal für deine Lebenssituation sehr viel Kraft, dass du es durchstehst. Ich wollte nochmal was loswerden, weil das sagen ja auch immer wieder viele, aber ich sag's auch nochmal. Also ich kann halt oft auch nachts nicht schlafen so richtig. Mhm. Ich gucke jetzt. Ich habe deine Sendung vorher schon regelmäßig geguckt, nicht immer, aber regelmäßig so. Und jetzt war sie mir oft ein Trost. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Weil ich eben auch mitkriege, was andere Leute so am Hals haben. Und das macht das eigene Problem nicht leichter, aber man fühlt sich so ein bisschen, man fühlt sich nicht so alleine. Liebe Anne, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Dankeschön. Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Michael ist hier. Michael ist 36. Hallo Michael. Hallo Domian. Michael, um was geht's bei dir? Ja, freut mich, dass ich endlich mal deine Sendung mache. Ja. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ja, schön. Woher rufst du denn an? Aus welcher Gegend? Aus Köln. Aus Köln? Jo. Gleich um die Ecke. Genau. Mann, das ist ja ganz toll. Ja. Eine kölsche Jung. Nee, nicht wirklich. Nein. Geboren bin ich in Koblenz. Ah ja, na gut. Auch ein am Rhein zumindest. Genau. Ja. Ja, richtig. So, über was reden wir, Michael? Ja, bei mir geht es darum, am 2. Dezember, also jetzt, nächste Woche Donnerstag, ja, habe ich meine Freundin, also dann feiern wir ein halbes Jahr. Ich habe sie vor einem halben Jahr kennengelernt. Und ja, aber sie ist halt sehr schüchtern und zurückhaltend. Ja. Sie hat halt eine schwierige Vergangenheit. Ja, also, wie alt ist denn die Schöne? Die ist 37 geworden. Ah ja. Ja, nur das Problem halt ist, dadurch, dass sie so eine schwierige Vergangenheit hatte, wo sie auch mal in psychologischer Behandlung war, und weil sie noch sehr schüchtern ist und alles, ja, und weil sie noch nie eigentlich einen richtigen Freund hatte, ja, will es einfach nicht so, ja, so richtig klappen. Es bleibt also einfach beim Händchen halten und manchmal küssen. Achso, so erotisch sexuell ist da noch nicht viel passiert. Nee, noch nicht so viel. Also sie will auf jeden Fall Kinder haben, auch mit ihr. Sie sagt, dass sie mich auch liebt über bis über beide Ohren, ich sie auch. Sag doch mal so ein paar Stichworte, was Schlimmes in ihrer Vergangenheit passiert ist. Ja, also sie hatte einmal einen Vergewaltigungsversuch hinter sich, wo es Gott sei Dank nicht mehr passiert ist. Ja. Dann war sie mit einem Typen über ein paar Wochen zusammen. Ja. Der hat sie dann in die Wohnung eingeschlossen und hat gesagt, so, du kommst jetzt nicht vorher raus, bevor wir miteinander geschlafen haben. Wie alt war sie da? Da war sie 26. Ja. Also es muss ja die Hölle für sie gewesen sein. Und wie lange war sie eingeschlossen? Eine halbe Nacht, bis sie dann endlich mal die Polizei angerufen hat. Und das ist nicht zu der Vergewaltigung gekommen? Nein, gar nichts. Was ist noch passiert in der Vergangenheit? Sie wurde auf der Arbeitsstelle gemobbt, weil sie halt so schüchtern und zurückhaltend ist. War in psychologischer Behandlung. Dann hat sie auch Antidepressiva bekommen. Aber bis vor 2 Jahren ist sie, also seit 2 Jahren ist sie davon weggekommen. Hat halt jetzt noch teilweise nachts, wo sie gesagt hat, hier dann die Nachwirkungen davon, von dem Psychopharmaka oder wie das heißt. Psychopharmaka, ja. Genau, dass sie dann aufwacht, wo ihre Beine kribbeln, dass sie unruhige Beine hat. Deswegen war sie auch schon beim Neurologen. Und der hat gesagt, ach, das ist so nur psychisch, sie soll sich mal nicht so anstellen. Ja. Dann war ich jetzt mit ihr mal bei einem anderen, wo sich dann herausgestellt hat, dass es nur Magnesiummangel war. Ja. Ja, aber... Hat sie denn schon mal eine längere Beziehung gehabt früher? Nee, nur halt mit dem Typen über ein paar Wochen. Der sie eingeschlossen hat? Genau, wo danach dann auch direkt Schluss war. Ach, das heißt, sie hat auch noch nie Sex mit einem Mann gehabt? Nee, auch noch nie. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da hat sie nur gesagt, weil ich auch verstehen kann, ja, ich bin halt in der Beziehung auch sehr schüchtern und unerfahren. Und wenn wir so stundenlang miteinander reden, was wir auch können, dann hört man immer heraus, wo sie noch irgendwie Angst davor hat. Und ja, sie hat halt nur Angst, dass, wenn wir uns beide mal streiten, dass ich dann zu ihr sagen würde, nee, hör mal, ich möchte mit so einer Psychotante nichts zu tun haben. Ich habe schon deswegen geweint, habe ich ihr auch gesagt, und habe gesagt, hör mal, ich liebe dich über alles, sowas werde ich niemals sagen. Ja, ich merke schon, dass du sehr behutsam mit ihr umgehst. Naja. Manch ein anderer hätte da schon Schluss gemacht oder so. Vielleicht ist ja in ihrer fernen Vergangenheit noch viel Schlimmeres passiert. Dass sie so blockiert ist, was sie dir vielleicht auch noch nicht gesagt hat. Das kann ja sein. Ja, weil manchmal kommt das hoch, wo sie dann so ganz traurig ist. Sie hat schon abends nach der Arbeit bei mir angerufen. Ja. Da merke ich mittlerweile, so wie ich sie kenne, am Tonfall, ob irgendwas nicht in Ordnung ist oder nicht. Was? Da hat sie nach einer Minute schon angefangen zu weinen. Was macht sie denn beruflich? Die arbeitet im Büro. Ja. Aber aufgrund ihrer Vergangenheit, bei der sie auch in diese Reha-Klinik und Psychoanstalt mal reingesteckt haben, wissen die über ihren Zustand Bescheid. Wie habt ihr beiden euch denn kennengelernt? Ich war in der Zeitung. Ich hab's mal probiert damit. In der Zeitung? Als Inserat, richtig? Ja, genau. Du? Und, ja, hat sie, und da hat sie sich gemeldet? Da hat sie sich gemeldet. Das ist ja lustig. Das ist ja noch eine ganz altmodische Art. Ja. Ne? Heutzutage geht das über das Internet, zack, zack. Da hast du eine Zeitungsannonce geschaltet. Hier, Michael 36, strammer Kerl, guter, genau, guter Typ. Ja. Sucht liebevolle Frau oder sowas. Ja, richtig. Und hat sie sich gemeldet. Dann haben wir uns getroffen. Ja. Und da hat sie auch gesagt, sie hat das volle Programm erlebt. Das hätte sie vorher nie gedacht. So mit schlaflosen Nächten und Schmetterlinge im Bauch. Und wie war denn das, als ihr euch dann zum ersten Mal gesehen habt? Wahrscheinlich irgendwo in einem Café oder in der Kneipe? Nee, da haben wir uns am Rudolfplatz getroffen. Am Rudolfplatz hier in Köln. Mitten in Köln. Danach sind wir ins Café gegangen. Und so ich finde ja immer so der allererste Eindruck, wenn man jemanden sieht, die ersten Sekunden entscheiden schon, ob da irgendwas laufen kann oder ob was nicht laufen kann. Wie war es bei dir? Also bei mir, ich habe mir nur gedacht, ganz nett. Ganz nett? Ja. Ganz nett ist ja schon mal ganz gut. Ja, ja. Weiter hast du noch nicht gedacht? Nee, weiter noch nicht. Ich muss ja dazu sagen, die ganzen Schmetterlinge im Bauch und die schlaflosen Nächte, das kam bei mir auch erst so nach ein, zwei Wochen. Wie lange warst du denn vorher schon solo? 1,5 Jahre ungefähr. Aber hattest schon längere Beziehungen vorher? Ja. Ja, bist ein erfahrener Mann. Ja, ja. Kann man so sagen. Schon. Ja. Nur das tut mir halt alles so leid mit ihr. Tut mir auch leid. Also ich vermute ja, so wie du sie schilderst, dass sie wirklich große seelische Probleme hat, die ja, wie leider. Auch immer bedingt sind, vielleicht wirklich noch in fernerer Vergangenheit liegen. Und dann ist immer so Stimmungsschwankungen. Sie hat halt nur gute Laune oder andersrum. Ja. Wenn sie mal gute Laune hat und so und auch Schmetterlinge im Bauch hat, dann werde ich auch umarmt und geküsst. Aber wenn nicht, dann... Rollt halt immer mit so einem traurigen Gesicht rum. Zunächst mal kann sie sich sehr freuen, dass sie so einen netten Kerl gefunden hat wie du. Das tut sie auch bis über beide Ohren. Also ich kriege hier MMS mit Fotos und allem, da legt man die Ohren an, hier mein Schatz und alles und so. Aber es muss ja auch weitergehen. Ja, genau, das ist es. Es muss weitergehen. Sie ist nicht in einer psychotherapeutischen Behandlung, ne? Jetzt nicht mehr, weil sie über den Berg ist, so wie sie sagt. Ja, ich glaube nicht, dass sie über den Berg ist. Dann wäre sie anders drauf. Dann wäre sie nicht so drauf, wie du sie schilderst. Ich würde es dringend, dringend empfehlen, dass sie diesen Weg nochmal geht, nochmal angeht. Wie sie das genau machen könnte, können wir dir gerne im Hintergrund gleich erklären. Ja. Aber da muss was passieren. Sie muss nochmal zu einem Therapeuten. Ja, weil vor allen Dingen, wenn sie selber sagt, dass sie mich über beide Ohren liebt, dann müsste ja irgendwann auch bei der Knoten platzen, bis sie das dann auch glaubt, von wegen, dass ich nicht auf so einen Blödsinn kommen werde und sie deswegen fallen lasse. Ja, aber du weißt ja wirklich nicht, wie blockiert sie ist, durch was. Und, ja, und das müsste jetzt durch einen Profi erstmal ein bisschen beleuchtet werden, um das dann aufzuknacken. Michael, also ich würde es dringend empfehlen und möchte gerne, dass meine Psychologin dich gleich nochmal anruft und dir einfach ein paar Tipps gibt, was für eine Art von Therapie gut wäre und wie sie es machen sollte und so weiter. Mhm. Und dann könnte auch der Knoten platzen, dass sie dann glücklich wird mit mir. Das hoffe ich. Also, weißt du, ist das alte Prinzip. Je besser es ihr geht, deiner Freundin, desto besser geht es euch beiden. Ja, richtig. Wenn sie sich wieder richtig gut und wohl fühlt in ihrem Körper und in ihrer Seele, dann kann sie sich auch richtig auf dich einlassen. Mhm. Und das muss das Ziel sein, dass sie erstmal für sich einen guten Weg findet, dass sie mit sich gut klarkommt. Weil der Wille ist ja da zu einer Beziehung. Eben. Da kann ich dir noch ein Beispiel schildern. Ja. Wir hatten uns am 8. September Freundschaftsringe angesteckt, so richtig mit Gravuren allem drum und dran. Super, wie romantisch. Ja, richtig. Aber dann so nach 2-3 Tagen haben wir festgestellt, was unter 1000 Ringen vielleicht nur einmal vorkommt, dass ich ein leicht abweichendes Muster hatte. Ja. Okay, wir haben den Ring zurückgegeben. Ja. Dann zwischendurch haben wir uns in der Beziehung gestritten, was auch mal vorkommt. Na klar. Aber wir hatten den Kontakt gehalten. Mhm. Und dann so Anfang Oktober kam der Ring wieder zurück vom Juwelier. Mhm. Und da hat sie gesagt, oh, wir haben jetzt so eine kleine Krise, jetzt lass uns sie lieber nicht anstecken, wir warten mal, bis der Augenblick gekommen ist. Mhm. Bis sie sich auch wieder so wohler fühlt und mehr zu mir hingezogen und so. Mhm. Und dann am 16. Oktober war Night Fever im Kölner Dom. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, kenn ich nicht. Da ist dann abends, jeden dritten Samstag im Monat, ist so eine Art Gottesdienst, wo überall im Dom Kerzen aufgebaut sind. Ah, wie schön, wie schön. Im Hintergrund läuft Musik und so mit Geigen und Gitarren ganz leise. Ja. Dann sitzen Pastorenbescheid, wo man auch zur Beichte gehen kann und Gespräche führen kann. Und ihr seid dann in den Dom gegangen? Genau. Und dann auf einmal, ich habe damit nicht gerechnet, packt sie in ihre Handtasche, hör mal, ich habe hier noch was. Hat sie die Freundschaftsringe dann endlich ausgepackt. Das ist ja rührend. Und dann der Hammer war, sie geht dienstags immer zum Gebetskreis in die katholische Kirche. Ja. Da hat sie zufällig den Pastor gesehen, der in ihrer Gemeinde da in Köln-Deutz zuständig ist. Ja. Und hat sie ihn gefragt, hör du mal, ob man die Freundschaftsringe eigentlich auch segnen kann, dass die, also wenn die angesteckt werden. Ach so. Und er hat das gemacht. Das war so romantisch im Night Fever. Das ist ja toll. Also die Ringe wurden im Kölner Dom gesegnet. Die wurden im Night Fever gesegnet von dem Pastor im Kölner Dom. Das ist ja super. Da hat sie dann auch noch Fotos von gemacht. Also Michael, die Grundkonstellationen sind gut. Ja, richtig. Ne? Nur also das leidet halt alles so. Ja, da muss jetzt noch ein bisschen Anschub ran. So, und jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Anja, zurückgerufen. Und dann redet ihr weiter und ich hoffe, dass das sehr gut vorangeht mit dir und deiner Freundin dann. Dann melde ich mich wieder. Sehr gerne, Michael. Alles Gute. Gut, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, Freunde. Hinweis auf übermorgen. Übermorgen ist Thementag, Mittwoch auf Donnerstag. Und unser Thema heißt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag extreme Hobbys. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ein sehr außergewöhnliches Hobby haben oder die ein normales Hobby in irgendeiner Weise extrem betreiben. Irgendwas Sportliches oder ich weiß nicht, es gibt ja Millionen von Hobbys. Also wir wollen jetzt ja nicht mit den Briefmarkensammlern reden oder irgendwelche langweiligen Sachen, sondern das muss schon Hardcore sein, das muss extrem sein. Und wenn ihr was Extremes als Hobby so habt, was ihr praktiziert, das kann ja alles Mögliche sein. Das kann alles Mögliche sein. Dann meldet euch bei uns. Am besten jetzt zurzeit noch über Mail domian@wdr.de oder dann übermorgen auch gerne per Telefon. Extreme Hobbys. Bin sehr gespannt, was ihr mir da so erzählen wollt. Ich glaube, wir hatten vor vielen Jahren, mal vor 10 Jahren oder so das Thema. Und da waren dann so Leute bei, wie, die waren dann U-Bahn-Surfer und so ganz, ganz abgedrehte Sachen. Also, extreme Hobbys. Unser Thema übermorgen. Jetzt weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich die Linda, 19. Guten Morgen, Linda. Hallo, Domian. Hallo, Linda. Schöner Name vorab. Dankeschön. Gefällt mir sehr gut. Aber du klingst traurig. Ja. Was ist passiert? Mein Papa ist im Februar vor 3 Jahren gestorben. Vor 3 Jahren? Ja, und ich komme da immer noch nicht wirklich mit klar. Boah, da ist dein Papa aber jung gestorben, ne? Mhm. Wie alt war der? Oh, 48. Und woran ist er gestorben? Der hat Selbstmord gemacht. Ach so. Mhm. Wie denn? Der hat sich erhangen. Und wer hat ihn gefunden? Meine Mama, mein Bruder und meine kleine Schwester. Hat er sich in der Wohnung aufgehängt? Nee, der war in der Feuerwehr bei uns im Ort. Bei der Feuerwehr? Der war da 35 Jahre. Achso, der hat ja gearbeitet bei der Feuerwehr. Ja, und wir haben den halt, der war 2 Tage verschwunden und wir konnten den irgendwie erreichen und dann ist meine Mutter nach der Arbeit mit meinem großen Bruder und meiner kleinen Schwester zur Polizei gegangen, haben eine Vermisstenanzeige gemacht und sie wollten auch das Handy orten, aber meine Mutter und mein Bruder und meine Schwester sind dann halt zu Feuerwehrkollegen. Und dann sind sie in die Feuerwehr rein und dann haben sie meinen Papa gefunden. Ach, und die Leute von der Feuerwehr hatten da in diesen Raum vorher nicht geguckt? Nee, ein guter Freund von meinem Papa war zwar einen Tag da in der Feuerwehr, wo mein Papa schon tot gewesen sein muss, aber der war nicht in dem Raum drin, wo mein Papa war. Da warst du 16 Jahre. Mhm. Wie war denn das, als du das denn erfahren hast, dass er das getan hat? Aha, das war sehr schlimm, weil ich lag da noch im Bett und war am Schlafen, weil ich war bis 6 Uhr wach, hatte dann noch mit meiner Mutter geredet, was wir jetzt machen und so. Weil er ja weg war und nicht auffindbar. Ja, und dann sagte meine Mama, geh du jetzt erstmal schlafen, dann gehen wir später zur Polizei. Ja, dann lag ich noch im Bett und dann habe ich gehört, wie meine Geschwister alle am Rumschreien und am Weinen waren. Und da habe ich dann noch gehört, wie mein kleiner Bruder gesagt hat, sollen wir nicht der Linda wecken? Ja, und dann sagte meine Mutter, lass sie noch im Bett. Und dann wusste ich schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann bin ich aufgesprungen. Dann natürlich hoch, ja, und dann habe ich das erfahren. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Papa? Ganz gut. Ganz gut. Mhm. Also alles normal? Ja. Weißt du oder wisst ihr, warum er das getan hat? Nein, den richtigen Grund wissen wir nicht, aber meine Mama und ein paar Bekannte meinten, wo da Depressionen gewesen wären. Ist dir, ich meine, du warst noch jung, da fällt einem das ja nicht unbedingt so auf, aber trotzdem, ist dir damals an deinem Vater was aufgefallen, dass er ein bisschen stiller vielleicht war oder trauriger? Ich habe nur gemerkt, er hatte halt einen Bandscheibenvorfall und war längere Zeit auch zu Hause. Konnte dann nicht arbeiten gehen, ja, und dann saß ich, also an einem Tag, wo er noch zu Hause war, habe ich noch mit ihm so gesprochen und saß mit ihm bis 1:30 rum und dann haben wir halt geredet. Und dann bin ich hinterher nach meinen Geschwistern gegangen, habe irgendwie gesagt, dass was mit meinem Papa nicht stimmt. Also hast du schon dann durchaus... Ich habe das ein bisschen gemerkt, weil er so eine komische Andeutung gemacht hat, dass halt vieles keinen Sinn mehr hätte. Und das habe ich in dem Augenblick nicht so richtig verstanden, was er damit meint. Aber immerhin, das hat er zu dir gesagt. Das ist, ist vieles und dann Sinn. Bin ich halt zu meinen Brüdern gegangen und die haben gesagt, ach Quatsch, es ist nichts und so. Sind die Brüder älter als du? Ja. Und dann bin ich irgendwann halt ins Bett gegangen und dann haben wir so um 2:30 die Haustür gehört. Und ich denke mal, dass das halt mein Papa war. Der dann rausgegangen ist? Mhm. Jetzt sind 3 Jahre vergangen. Mhm. Wie ist denn so die Stimmung in der Familie seitdem? Ja, ist immer noch schwer, weil die Geschwister und so von meinem Bruder und die Mutter, die sind, seitdem mein Papa nicht mehr da ist, sehr zurückhaltend zu uns geworden und so. Das finde ich halt auch nicht in Ordnung. Weil wir leiden da ja auch drunter. Die stellen das so da, als ob wir daran schuld wären. Seid ihr so eine zusammengewürfelte Familie? Ja, also mein Papa hat noch 3 Geschwister. Ja. Und die wohnen auch in der Nähe von uns. Mhm. Aber ihr Kinder seid alle von dem gleichen Papa? Ja. Mhm. So meinte ich es jetzt. Ja, und irgendwie funktioniert das jetzt halt nicht. Und was glaubst du jetzt, wer sagt, dass ihr schuld dran seid? Ja, von meinem Papa, der Bruder, der kam nach uns, hat dann immer so Andeutungen gemacht und meinte, er müsste über uns bestimmen und meine Mutter, so nach dem Motto, dass meine Mutter nichts zu sagen hätte. Mhm. Und die meinen halt, dass wir dann dran schuld wären. Was ja ganz schlimm ist, wenn man jemandem so einen Vorwurf macht. Ja. Das ist ganz schlimm und ganz gemein und das ist ganz schäbig, muss ich ja sagen. Das macht man nicht. Es ist schon ein großes Unglück, dass das passiert ist. Und dein Vater muss ja in großer Not gewesen sein, dass er das gemacht hat. Sonst hätte er euch ja nicht verlassen. Dann darf man keine Vorwürfe machen. Das darf man nicht machen. Das ist. Auch meine kleinen Geschwister werden teilweise in der Schule fertig gemacht und dann sagen, mach doch das gleiche wie dein Papa oder so. Das finde ich auch nicht fair. Das sagen die in der Schule zu ihm? Ja, das haben sie auch zu meiner Schwester gesagt, die mein Papa gefunden hat. Wie alt ist die Schwester damals gewesen? 13. Und das sagen die in der Schule zu ihr dann? Mhm. Also es ist kein Mitleid, sondern Häme und schlechte Sprüche. Ja. Und vor allen Dingen meine Schwester hat ihn auch gefunden. Also sie hat ihn als erstes gefunden und dann sowas zu sagen, das kann ich einfach nicht verstehen. Das ist ganz schlimm. Diesen Anblick wird deine kleine Schwester ja nie in ihrem Leben vergessen. Nie. Nee. Hast du denn deinen Papa nochmal gesehen, als er tot war? Ja, also wir konnten das halt so alle erstmal nicht glauben und so. Ja. Ich bin da mit meiner Mutter, mit ihrem Bruder und mit meiner Schwester und mit meinem Bruder dann halt als erstes in der Leichenhalle dann gefahren, wo wir den sehen durften. Und was hat er so für einen Eindruck auf dich gemacht? Wie sah er aus? Ich finde, er sah ganz anders aus, weil er hatte die Lippen so komisch zusammengezogen und ich habe ihn halt auch angefasst. Mhm. Das war halt auch ein bisschen schlimm, weil er halt richtig kalt war. Mhm. Aber ich finde gut, dass du das gemacht hast. Das ist sicher auch nochmal eine Art des Abschiednehmens und auch des Begreifens, dass jemand tot ist. Du hast ja gerade selbst gesagt, du hast es gar nicht glauben können, ne? Ja. Wenn man dann jemanden sieht. Hast du in den letzten 3 Jahren denn mit deiner Mutter viel darüber sprechen können? Ja, nicht so viel, weil ich habe auch manchmal Angst, irgendwas zu sagen. Warum wegen meiner Mutter, dass es ihr dann auch noch schlechter geht oder so, hatte ich dann halt auch oft Angst vor. Verstehe. Hm. Ist deine Mutter viel traurig? Ja, meine Mama steht morgens ziemlich früh auf, damit sie halt ein bisschen alleine ist. Mhm. Weil ich noch 4 kleinere Geschwister halt habe. Und ich weiß, dass meine Mama auch immer weint, wenn sie morgens so früh wach ist. Wie viele Kinder seid ihr denn insgesamt? 8. 8 Kinder? Ach, so viele hatte ich gar nicht kapiert gerade. Es gibt noch 4 Kleine. Mhm. Der Papa hat auch keinen Brief hinterlassen, nichts. Nein, gar nichts. Wir hatten dann halt nur hinterher im Schlafzimmer mal so geguckt und dann lag dann halt vom Papa das letzte Geld unterm Kopfkissen, was er noch hatte. Mhm. Aber sonst haben wir nichts gefunden. Wünschst du dir manchmal, dass er einen Brief hinterlassen hätte? Ja, aber ich kann das irgendwie halt nicht verstehen. Mhm. Also es ist halt schwer, wenn ich jetzt gewusst hätte, er wäre krank, dass ich mich damit abfinden könnte, dann hätte ich das schon eher verstehen können. Aber so kriege ich das überhaupt nicht in meinen Kopf. Ich glaube, dass er sehr schwer krank war, Linda. Sehr schwer. Guck mal, der hat eine Familie verlassen mit 8 Kindern. Das macht dein Vater nicht aus einer Stimmung heraus. Mhm. Der wird schwer, schwer, schwer seelisch erkrankt gewesen sein, vielleicht schon über einen langen Zeitraum. Und wir haben das ja voriges Jahr alles von Robert Enke, hast du ja auch mitbekommen, diesem Fußballer. Da hat das Umfeld das teilweise ja auch gar nicht so mitbekommen, wie dramatisch es war. Mhm. Und dann hat er sich das Leben genommen und auch er war ein schwer kranker Mann, so wie dein Vater offensichtlich auch. Denn wenn man sich da nun mal versucht reinzuversetzen, wie schlimm muss es einem gehen, wenn man so einen Schritt macht? Das ist ja ganz, ganz grauenhaft. Ja, ich denke auch, dass mein Papa richtig geschissen ging. Er hätte nicht einfach so seine Familie zurückgelassen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, und kurze Zeit, nachdem mein Papa halt gestorben ist, 2 Wochen später ungefähr, habe ich dann auch erfahren, dass ich schwanger bin, war natürlich auch nicht so toll. Und hast du das Kind? Ja, ich war dann im Krankenhaus und mir war immer so schlecht und so und ich dachte, es hätte irgendwas vielleicht mit der Beerdigung, mit dem Tod zu tun. Mhm. Dann war ich aber halt im Krankenhaus mit meiner Mama. Mhm. Und dann haben sie mir gesagt, dass ich schwanger bin. Ja, und meine Mama hat gesagt, trotzdem nach dem ganzen Mist, weil ich da möchte sie, dass ich das Kind behalte. Ja, und danach war ich mir halt nicht so sicher, was ich machen soll, aber hinterher wollte ich die Kleine auch behalten. Und ist die Kleine auf die Welt gekommen? Mhm. Ach so, das heißt, du hast ein Kind schon? Ja, also sie ist jetzt im Oktober 2 Jahre alt geworden. Ach. Und du lebst noch bei deiner Mutter mit dem Kind? Nee, ich habe jetzt seit August eine eigene Wohnung. Ach so. Mhm. Hast du auch einen Schulabschluss noch machen können? Ich bin jetzt noch an meinem 10. Abschluss dran, weil ich konnte eine Zeit lang halt nicht in die Schule gehen wegen der Kleinen. Und dann beim ersten Anlauf hatte ich das alles nicht so geschafft, aber... Was ist mit dem Vater des Kindes? Mit dem habe ich kurz nach Papas Tod nichts mehr zu tun. Ja, ja. Aber ich hatte dann hinterher 9 Freunde ein paar Monate nach dem Tod meines Vaters. Also ja, und da konnte ich das dann halt auch schon alles besser ein bisschen verdauen, weil der war immer für mich da. Der war für die Kleine wie halt ein richtiger Papa und so. Und da ging das alles besser. Dennoch ist ja in den vergangenen Jahren sehr viel passiert bei dir. Mhm. Krasse Sachen sind passiert, heftige Sachen. Und wenn du nach 3 Jahren noch so angeschlagen bist und so traurig bist, sagt mir das, dass du Hilfe brauchst. Mhm. Glaubst du auch, ne? Ja, ich war zwar mal in Therapie bei einer Psychologin über 3 oder 4 Monate. Und? Das hat mir auch eigentlich schon geholfen, aber ich weiß nicht, irgendwann bin ich einfach nicht mehr dahin gegangen. Warum, weiß ich auch nicht. Ich habe da halt ein paar Mal auch geweint und so. Eigentlich jedes Mal, wo ich da war und ich weiß nicht, vielleicht war mir das ein bisschen unangenehm oder so, ich weiß es nicht. Ja, aber da muss man sich gar nicht schämen. Da darf man weinen, so wie man hier bei mir auch weinen darf, wenn einem danach ist. Vielleicht solltest du das nochmal aufnehmen. Vielleicht wäre aber auch eine Selbsthilfegruppe gar nicht so schlecht. Weißt du, was das ist? Mhm. Also wo sich dann Leute treffen, die so was Ähnliches erlebt haben. Sollen wir mal im Hintergrund gemeinsam mal ein bisschen überlegen, was gut für dich wäre? Ja, das wäre auch vielleicht nicht schlecht. Ja. Weil ich möchte auch so für meine Kleine völlig da sein und so. Wollte ich gerade sagen. Also es ist ja wichtig, dass es dir bald seelisch besser geht, weil du musst ja ein Kind erziehen. Mhm. Und wenn die Mutter, also wenn du dann nur traurig bist, ist das für die Kleine auch schlimm. Das heißt, du musst richtig eigentlich auf die Füße wiederkommen. Ja, seitdem ich halt die Kleine habe, geht es meiner Mama auch ein bisschen besser, weil das ist halt das erste Enkelkind von meiner Mama. Ja, klar. Ja, sicher. Was ich halt auch schade finde, dass mein Papa das gar nicht wusste. Ich habe das danach erst erfahren, das fand ich auch ziemlich heftig. Linda, wir rufen dich jetzt gleich zurück. Das heißt, es kann noch ein paar Minuten dauern. Ich weiß nicht, ob meine Psychologin gerade beschäftigt ist, aber wir rufen dich auf jeden Fall gleich noch an. Mhm. Und dann beraten wir im Hintergrund. Gut. Schön, dass du angerufen hast. Und ich bedanke mich auch, dass ich mit dir spreche. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Und ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können, dass es bald bergauf geht bei dir. Gut, das würde mich freuen. Ja, und mir tut es wirklich sehr leid, dass dein Papa so krank war und dass er diesen schlimmen Schritt gehen musste. Es tut mir sehr leid für ihn und für euch. Dankeschön. So, Linda, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Tschüss. Tschüss. Alles Liebe, tschüss. 1.39 Uhr haben wir. Ich bin immer noch nicht so ganz fit, wenn ihr das so hört von der Stimme. Es braucht halt seine Zeit. Eine gute Woche oder so dauert das ja in der Regel. So, hier ist Thorsten. Thorsten ist 29. Hallo Thorsten. Hallo Domian. Thorsten, um was geht's bei dir? Ja, ich würde mir gern mal einen dicken Batzen von der Seele sprechen. Leg los. Und zwar geht es sich hauptsächlich nicht um mich, sondern um meine Freundin. Ja, wie lange ist sie denn schon deine Freundin? Seit knapp 3 Jahren jetzt. Ja. Ich habe jetzt mit ihr eine Tochter bekommen vor 1,5 Jahren. Bist du LKW-Fahrer? Ja, ich bin LKW-Fahrer. Ich höre im Moment am Rastplatz. Ja, genau. Ich höre die Autos vorbei sausen. Genau, ja. Genau. So, und das Problem, was meine Freundin halt hat, die ist seit knapp 5 Jahren, hat sie mir gesagt, Alkoholikerin. Oh. Also hat sie ein sehr starkes Suchtproblem. Da weiß ich aber auch erst seit knapp 2 Jahren von und ja. Das hast du nie so bemerkt bei ihr früher am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, richtig. Nicht bemerkt? Richtig. Sie hat es ziemlich im Hintergrund gemacht, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, dass ich dann sage, komm, leck mir am Arsch, sowas brauche ich nicht. Trinkt sie, warst du die ganzen Jahre schon LKW-Fahrer? Ja. Ja, das heißt, du bist viel unterwegs. Ja, Trinkt sie dann immer, wenn du unterwegs bist oder auch wenn du zu Hause bist? Immer. Immer? Immer. Und sie immer. Ist dann, sie ist auch als Alkoholikerin schwanger geworden und hat das Kind bekommen? Ja, richtig. Ist das Kind gesund? Da muss ich, ja, zum Glück ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn das Kind irgendwelche Schäden davon getragen hätte. Jetzt muss ich nochmal fragen. Ja, gegenüber. Ja, gerade bei den ganzen vielen Zahlen. Als sie schwanger wurde, wusstest du da schon, dass sie Alkoholikerin ist? Ja, ne? Ja, ja. Und hast du dann nicht auf den Tisch gehauen? Hast gesagt, pass mal auf. Das habe ich. Also ich habe so dermaßen auf den Tisch gehauen, dass ich gesagt habe, ja, ich kann das schon gar nicht mehr wiedergeben. Also, weil das wirklich aus so einer Wut herauskam, weil, wie gesagt, man hört ja sämtliche Sachen, wenn man unter Alkoholeinfluss, sag ich mal, schwanger wird. Ja, kann das Folgeschäden für das Kind haben, ja. Richtig. Und da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich 9 Monate so eine Angst vor. Also sie hat sich auch während dieser 9 Monate die Kante gegeben? Nein. Also sie hat es versucht einzuschränken. Aber ein bisschen schon getrunken. Sie hatte was getrunken, ja. Also das, was, wie soll ich das sagen? Sie hatte in der Schwangerschaft, hatte sie sich vielleicht 3 oder 4 Bier am Tag getrunken. Mhm. Und das ist jetzt natürlich, wo das Kind wieder da ist, natürlich wieder ordentlich gestiegen. Ne? Mhm. Wir reden jetzt, sage ich mal, von zwischen 10 und 12 Flaschen am Tag. Das ist schon eine ganze Menge. Kapiert sie, dass sie Alkoholikerin ist? Sagt sie so, streitet sie? Sie weiß es. Sie sagt selber, ich brauche Hilfe und ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Mhm. Ich habe ihr 1000-mal gesagt, ich kann mir eine Woche Urlaub nehmen, wir gucken mal, was es für Wege gibt. Es gibt so viele Wege. Nur das Problem ist, keiner dieser Wege möchte sie einschlagen, obwohl sie Hilfe möchte. Mhm. Und das kann einen als Angehöriger wahnsinnig machen. Ja. Das macht mich, ich weiß nicht, ich bin froh, dass ich mit dir darüber reden kann, weil ich denke mal, du hörst wahrscheinlich öfters, sag ich mal, solche Probleme und... Also, in der Tat, wenn du ihr vorschlägst, mach das und das und das, sagt sie dann, ja, das will ich aber nicht machen. Ja, also, ich habe ihr mal nahegelegt, ich da höre, es gibt auch anonyme Alkoholiker. Zum Beispiel. Diese Einrichtung halt, ne, Da kannst du hingehen, du kannst das ambulant machen. Genau, ist ein Anfang. Genau, weil sie hatte in die Beziehung schon eine Tochter mitgebracht, die ist jetzt 6 Jahre alt. Ach so, da ist noch ein Kind, für das sie Verantwortung trägt. Da ist noch ein Kind, richtig. Für 2 Kinder dann, den ganzen Tag. Sie geht und das ist dann halt das Problem auch, wo ich dann aus dem Haus gehe, ihr dann auch sage, reiß dich zusammen. Hätte ich Angst an deiner Stelle. Ich hätte Angst, dass... Das Problem ist, ich bin der einzigste Verdiener bei uns, sage ich meiner Familie da. Und Du hast das klugerweise, richtigerweise vorgeschlagen mit den anonymen Alkoholikern. Finde ich auf jeden Fall einen guten Einstieg für die erste dann Initiative später zur Selbsthilfe. Da will sie aber auch nicht hingehen. Ja, also das Ding ist, sie sagt, sie müsste ja erstmal eine Entgiftung machen. Ja, sie könnte auch sofort dahin gehen. Ja, aber sie beißt sich halt auf diese Entgiftung fest und sagt, du bist nicht zu Hause, wie soll ich das mit den Kindern machen? Das geht ja gar nicht. Ja, das und geht dann auch. Tut sie halt so, sagt sie, Das sind natürlich alles faule Ausreden. Natürlich ist das kompliziert. Das habe ich ja auch schon gesagt. Du nimmst immer den leichtesten Weg und du suchst immer das raus, was dir am besten dann dasteht, wo du das dann mit entschuldigen kannst. Wenn es so weitergeht und wenn es immer noch schlimmer wird, kannst du ja sagen, irgendwann schaltet sich das Jugendamt ein und dann sind die Kinder weg. Ja, richtig. So ist es nämlich. Du bist gebunden, du bist berufstätig, du kannst dich nicht um die Kinder kümmern. Das große Problem ist, das Jugendamt, das fing schon mit drin. Das fing schon mit drin. Also die wissen schon Bescheid. Es war mal eine ganze Zeit lang. Es gab mal einen Vorfall vor unserer Zeit. Da hatte sie Ärger mit einer Nachbarin. Mhm. Und da hatte sie mir erzählt, dass die Kinder im Bett hatte und alles und da hätte sie abends Besuch gehabt und mit denen hätten sie sich halt die Kante gegeben. Mhm. Und da kam das halt zum Streit mit der Nachbarin. Mhm. Und dann müssen die beiden Weiber sich, sag ich mal, durch den ganzen Flur geprügelt haben. Mhm. Und daraufhin hat die Nachbarin gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll, ich scheiße ich beim Jugendamt an. Mhm. Hatte sie auch getan und ja, und dann wurde sie auch vom Jugendamt betreut. Weil an dem Abend musste sie dann auch noch einen Alkoholtest machen. Ja, also die sind alarmiert im Klartext. Ja, aber das ist auch wieder eingestellt worden. Mhm. Weil das ist kontrolliert worden, ob es dem Kind gut geht, ob es mhm. regelmäßig zum Kindergarten kommt. Und ja. Also ich finde deine Situation wirklich schwierig. Ich würde mir an deiner Stelle auch große Sorgen machen um die Kinder. In ja, erster Linie, die mache ich mir. Jeden Tag. Genau. Jeden Tag. In erster Linie um die Kinder und dann natürlich auch um sie. Und es muss etwas Entscheidendes und Gravierendes bald passieren. Ja. Das heißt, du müsstest letztendlich organisieren, dass die Kinder für eine Weile gut untergebracht sind irgendwo. Wir würden gleich ja, mal. Das ist so ein kleines Problem mit den Kindern, weißt du? Das, ja, ich weiß. Das hatte ich mit dir auch schon angesprochen, ne? Also ich habe auch gesagt, ich da höre deinen Vater zum Beispiel, ich da sag ihm Bescheid, da könntest du die Ältere vielleicht hinbringen. Mhm. Ich könnte meine Mutter fragen, nur meine Mutter, die hat jetzt eine sehr schwere Chemotherapie seit 3 Monaten hinter sich. Die hatte einen sehr aggressiven Brustkrebs gehabt. Ja, gut, dann kann man deine Mutter damit... in der Lage. Und ja, aber auch für solche Fälle gibt es immer Modelle. Das kleine Kind ist jetzt wie alt? Die kleinste ist 1,5. 1,5, okay. Ja. Es gibt für solche Fälle auch Modelle. Darüber werden wir uns gleich im Hintergrund mal ein bisschen schlau machen für dich und dich auch darüber informieren. Das musst du ihr hinlegen. Und ich finde, du kannst ja auch die Pistole jetzt auf die Brust setzen. Sie muss jetzt was unternehmen. Ja. Es ist absolut verantwortungslos, dass eine Frau, die Alkoholikerin ist und vielleicht sogar noch mehr trinkt, als du vermutest, 2 Kinder betreut und großzieht. Ja. Dass das nur schlimm für die Kinder ist. Das weiß ich. Ich mache mir selber Vorwürfe, ja. dass ich jeden Tag aus der Tür rausgehen muss und die Kinder mit ihr alleine lasse. Mhm. Ja, ich hatte auch Angst. Das Problem ist, da muss ich jetzt mit dabei sagen, ich bin qualifizierter LKW-Fahrer, das heißt, normalerweise bin ich ungelernt, ich habe damals privat den LKW-Führerschein gemacht und das ist die einzigste Möglichkeit für mich, wo ich sagen kann, ich kann für Geld verdienen. Sag ich mal, für die Familie, sag ich mal, sorgen. Ja. Bist du tageweise weg oder wochenweise weg? Also ich bin jetzt, die letzten 4 Wochen war ich jetzt über Tag, also über Nacht immer weg, bin tagsüber dann halt zu Hause. Mhm. Aber das hört jetzt auch, diese Woche ist das letzte Mal jetzt und darauf fahre ich dann wieder 3-4 Tage weg. Mhm. Ja, also das kann auch keiner von dir verlangen, dass du, also du musst arbeiten, ist mir auch völlig klar. Wenn das deine Geldquelle ist, dann musst du es machen. Und es gibt mögliche, wir leben in einem Sozialstaat, es gibt so viele Hilfsprogramme, da muss man muss wollen und wenn man will, kriegt man das auch alles geregelt und organisiert. Ja. Aber sie muss wollen. Sie ja, scheint. Ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Deswegen geh härter vor. Stell ein Ultimatum. Wenn du bist da und da, dann mache ich das und das. Oder du organisierst das schon für dich ein mit den Kindern und sagst hier jetzt raus. Sonst sind wir beide. Das hatte ich ihr auch schon nahegelegt. Also das muss ich auch sagen. Wir sind jetzt im Sommer, sind wir umgezogen. Mhm. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich weiß du was, ich habe von mir aus verkack in der Bude. Ich nehme die Kinder, ich gehe mit denen in den Garten. Mhm. Weil wir hatten da einen Pool aufgebaut und alles und wir wohnen unterm Dachgeschoss und dementsprechend warm war es natürlich auch in der Wohnung. Ja. Da hatte ich mir die Kinder genommen und da sind wir nach unten in den Garten in den Pool rein. Mhm. Und da kam ich nach 2-3 Stunden wieder hoch und da hatte sie sich dann wieder so dermaßen abgeschossen. Ich weiß noch nicht mal, wo sie es her hatte. Mhm. Und dann kam natürlich darüber raus, natürlich auch wieder ein Streit, aber nicht wegen der Sauferei, sondern sie hatte so dermaßen die Lampen an, dass sie mir unterstellte, dass ich was mit der Babysitterin anbändeln wäre, die auch bei uns im Hause wohnt. Mhm. Und da habe ich ihr nur gesagt, ich dachte, hör mal, ich bin 29 Jahre, das Mädchen ist 16 Jahre, ich dachte, was stellst du dir überhaupt vor? Ja. Ne? Und ich muss mir so oft Dreckigkeiten von ihr gefallen lassen im vollen Kopf. Also, dass ich wirklich schon da stehe, eine Faust in der Tasche mache und... Also, kann man sagen, dass auch eure Beziehung unter diesem scheiß Alkohol sehr leidet? Sehr. Sehr. Aber würdest du euch denn nochmal eine Chance geben, wenn sie trocken wäre? Ja. Auf jeden Fall. Ich liebe die Frau. Ja. Ich liebe sie. Gut. So, dann ist die Sache ist klar. Du musst härter rangehen, aber wirklich auch einfach im Sinne der Kinder. Ja. Wie man das mit den Kindern vielleicht auch von Amts wegen oder offiziell gut regeln könnte. Darüber möchte ich gerne, dass wir im Hintergrund jetzt beraten und dich gleich nochmal anrufen. Mhm. So müssen wir es machen. Das können wir machen. So müssen wir es machen. Das können wir machen. Ja. Auf jeden Fall will ich dich auch nochmal von dieser Seite so also grundsätzlich ermutigen, da jetzt eine härtere Gangart an den Tag zu legen. Ja. Das ja. musst du machen, weil du ja letztendlich trägst du ja die Verantwortung für die Kinder. Sie kann es ja schon gar nicht mehr, weil sie besoffen ist. Ja, das ist es. Das ist es. Ja, wie gesagt, mit der härteren Gangart, das habe ich auch. Ich habe ihr auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe dich angeschrien, ich habe dich angebettelt, Nein, du musst in einem stillen Kämmerchen, da liefen mir wirklich Tränen aus den Augen. Mhm. Nein, du musst einfach Fakten schaffen. Dann sind die Kinder ab dem und dem Tag einfach weg. Und dann sind die für viele Wochen. Ja, da habe ich Angst vor. Da habe ich wirklich Angst vor, weil ich bin nicht in der Lage, dann zu sagen, irgendwie, ich nehme die Kinder alleine und gehe dann. Das musst du machen. Weil dann stehe ich nämlich selber dann wiederum da. Ja, das muss vorher auch nicht wieder in die, sag ich mal, in dieses soziale Loch einfallen. Ja, ist klar. Das muss richtig ordentlich vorher organisiert werden. Du kannst nicht einfach die Kinder nehmen und wegfahren. Das geht nicht. Ja. Thorsten, du legst auf und wir melden uns gleich und überlegen mal ein paar kluge Schritte, wie du vorgehen könntest. Ja, ist ja okay. Dann melden wir uns gleich und ich wünsche alles Gute und da kann ich aber jetzt auch weiter fahren. Ja, oder kannst du denn telefonieren, während du sprichst? Ja, ja. Nee, während du fährst, meine ich, telefonieren. Ja, du, das geht. Okay, das geht. Dann werden wir dich gleich anrufen und dann kannst du das mit meiner Psychologin dann in Ruhe im Hintergrund besprechen. Ja, okay. Okay, Thorsten. Dankeschön. Bis gleich. Tschüss. Und, mach weiter so, ne? Mach eine tolle Sendung. Dankeschön. Also die ganzen vier Wochen habe ich sie jetzt gehört und ich muss echt sagen, waren schon viele Schicksale dabei, wo ich wirklich mitfühlen konnte, muss ich sagen. Und ich finde, dass du da echt eine tolle Sendung machst. Ich danke dir sehr herzlich, Thorsten. Vielen, vielen Dank. Und dir und deine Familie. Ich danke dir, dass ich mal mit dir mal darüber sprechen konnte. Toi, toi, toi für deine Familie. Jo, danke schön. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. Grüße nochmal wieder an dieser Stelle alle Lkw-Fahrer, die auf Nordrhein-Westfalens Straßen fahren und darüber hinaus, wo man uns so hört, bis in die anderen Bundesländer auch hinein. So. Hier ist René. René ist 20. Guten Morgen, René. Ja, hallo Domian. Hallo René. Also ich bin super nervös. Ich zitter echt am ganzen Körper. bei mir ist es so, ich komme absolut nicht mit meinem Leben zurecht. Muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Vor 2 Jahren wurde ich obdachlos. Oh. Und wie kam das? Das kam daher, ich habe natürlich bei meiner Mutter vorher gewohnt und hauptsächlich ging es um Finanzielle. Ich habe mein Fachabitur damals abgebrochen, weil mein Opa ist verstorben und noch ein paar andere Geschichten. Aber Realschulabschluss hast du dann, ne? Ja, mein FOA habe ich ja. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich es abgebrochen. Habe danach als Bauhelfer in der Sandstrahlerei gearbeitet. Ja. Diese Arbeit habe ich durch einen Bekannten meiner Mutter bekommen. Mhm. Und das ist dann halt so gekommen, ich bin arbeiten gewesen und eigentlich nur nachts und habe sehr viele Überstunden gemacht und konnte mich deswegen nicht um mein Mittagessen, sage ich jetzt mal, kümmern. Ja. In dem Sinne musste meine Mutter oder sollte eigentlich meine Mutter und meine Geschwister dafür sorgen, dass ich da halt was zu essen habe für die Arbeit. Ja. Das haben sie dann nicht gemacht. Dann habe ich mir einen Krankenschein genommen, damit ich mir das halt selber holen kann. Ein Krankenschein? Wie der Zufall, damit ich dann halt tagsüber unterwegs sein kann und mir quasi das Essen besorgen kann. Verstehe ich nicht so ganz, aber erzähl erstmal weiter. Du bist dann irgendwann zu Hause rausgeflogen. Genau. Im Streit mit der Mutter. Genau. Und hast die Arbeit auch verloren. Genau. Mhm. Bist du jetzt immer noch obdachlos im Moment? Nee, mittlerweile nicht. Also, was steht scheinbar wieder kurz davor. Davor habe ich halt große Angst. Wo wohnst du denn im Moment? Noch in meiner Wohnung. Aber du hast eine eigene Wohnung. Ja, bei mir ist halt das Problem, ich habe panische Angst, zu Behörden zu gehen, die mir vielleicht helfen könnten in meiner Lebenslage. Ob das jetzt das Arbeitsamt ist oder ja. Jugendamt oder wie auch immer. Woher kommt die Angst, René? Ich weiß es nicht. Ich vertraue irgendwie absolut gar keinen irgendwie. Hast du denn eine Arbeit im Moment? Nee. Ja. Das heißt, du sitzt in deiner Wohnung und kannst die Miete nicht mehr bezahlen? Ja, schon seit längerem nicht. Ich meine, ich habe einen sehr, sehr kulanten Vermieter. Mhm. Der hat sich das schon sehr lange, sage ich jetzt mal, geduldet, dass ich die Miete nicht zahlen kann. Mhm. Und jetzt vor 2 Tagen habe ich halt einen Brief bekommen, wenn ich das halt innerhalb von 3 Tagen nicht überweise. Oh ja. Wie viel Geld ist das denn? 800 Euro, 900 Euro. Das ist natürlich eine Stange Geld. Ja, das ist nicht das Einzige. Ich habe um den Dreh 3000 Euro Schulden. Von was lebst du denn so? Ja. Im Moment von gar nichts, weil ich habe mich halt, wie gesagt, durch diese Angst habe ich mich beim Amt seit 3-4 Monaten nicht mehr gemeldet. Das ist ja Wahnsinn. Du könntest ja eine ganze Menge Unterstützung kriegen, ne? Ja, das ist diese Sache. Mhm. Und du hast auch niemanden, der mit dir zusammenhängen gehen könnte? Nein. Überhaupt niemanden? Keinen Freund, keinen Verwandten, nee. Keinen Pastor, den du kennst oder irgendjemand? Nee. Mhm. Jetzt ist es halt so, dass ich jetzt wohl morgen, übermorgen werde ich dann wohl den Brief im Briefkasten haben, dass ich aus der Wohnung raus soll. Mhm. Und, hast du denn in der letzten Zeit nochmal gearbeitet? Ich habe am 1. August habe ich eine Bildungsmaßnahme mitgemacht. Was heißt mitgemacht? Angefangen. Mhm. Ich war da eine Woche und dann ging es darum, dass ich dann außerhalb auf eine Berufsschule gehen sollte. Ja. Die damit in Verbindung ist und da war halt die Sache, weil ich hatte nicht 1 Cent mehr Geld in der Tasche und sollte halt dahin. Dann war die Sache halt, ja, man könnte das halt, ich müsste halt in Vorkasse gehen für das Ticket dorthin und so weiter. Ach so. Und da ist es gescheitert. Genau. Das ging um letztlich ein paar Euro. Ja. Wie kaufst du dir denn dein Leben oder wie kriegst du deine Lebensmittel? Du musst ja irgendwas essen. Ja, im Moment ist es halt so, dass ich halt Flaschen sammle, ne? Hm. Mensch, Junge. Das ist aber dramatisch. Und das ist so, die Hilfe liegt so nahe. Ja. Man muss nur ein paar Sachen machen und dir kann sofort geholfen werden. Eben. Du wärst auch ein idealer Fall, glaube ich, für betreutes Wohnen. Kennst du, ne? Ja, klar, kenne ich. Das ist aber die Sache, dass ich da, ich weiß nicht, so mit anderen Menschen zusammenwohne, das kriege ich nicht hin, weil als ich in der Obdachlosenunterkunft damals war. Ach so, du kannst das nicht so. War das halt, weiß ich nicht, ich glaube, da habe ich irgendwie Angst vor oder wie auch immer. Das heißt, da ist auch noch ein herbes oder ein starkes seelisches Problem. Ja. Ne? Also allein das, dass du nicht aufs Amt gehen kannst und dass du auch nicht gerne Leute um dich herum hast. Das ist ja auch, klingt ein bisschen absurd. Also eigentlich bin ich ein total offener Mensch anderen Leuten gegenüber und bin auch gerne mit Leuten zusammen. Nur. Ja. Aber wie mutig, dass du hier anrufst. Ja, ich sage, seit 3 Monaten ringe ich bei jeder freien Themennacht, hänge ich an meinem Telefon und ich habe es bisher noch nicht getraut, bei dir anzurufen. Also René, ich gucke mal gerade auf die Uhr, jetzt ist die Sendung gleich rum. Ja. Aber wir werden uns natürlich gleich wieder bei dir melden, nach der Sendung. Ja. Wir müssen gleich gemeinsam erst überlegen, dass du staatliche und offizielle Hilfe kriegst, die dir zusteht. Und dass du erstmal die Grundexistenz gesichert hast. Dass du ein bisschen Geld hast zum Essen kaufen und eine Wohnung hast. Und dann geht's ja schon einfacher. Wenn das geregelt wäre, musst du dringend in eine Therapie, ganz dringend. Ja, also habe ich auch schon überlegt und dann ist halt die Sache, ich weiß noch nicht mal, ob oder wo ich krankenversichert bin oder ja, sowas, ich kenne mich da nicht so auf. Ja, ich weiß, das hängt alles zusammen. Erstmal muss man mal die Grundfakten regeln und dann kann man sich um die Therapie kümmern. Mhm. Aber da muss was passieren. Immerhin hast du einen Realschulabschluss, du bist ein netter Kerl, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Also du darfst ja nicht dein ganzes Leben jetzt kaputt machen durch all diese Sachen. Das muss ja irgendwie vorangehen und aufwärts gehen und dass du eine Ausbildung machst oder sowas. Mhm. Ja, das wäre auch so mein größter Traum, eine Ausbildung. Was würdest du gerne machen? Ja, sowas wie Industriemechaniker oder sowas. Verstehe. Mhm. So, René, ich ist gleich vorbei. Leg du mal bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, ja, danke schön. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tobias Fritz, morgen wieder freie Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder mailen domian@wdr.de.